Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kaboom! Junge, heute reden wir über die großartige, fantastische Point-and-Click-Adventure-Reihe Black Mirror. Und da ich das hier immer nicht alleine machen will, habe ich mir den Samuel eingeladen aus Black Mirror 1. Hey, Samuel Gordon, wie geht's dir? Ich will da nicht rein. Warum nicht? Es ist so gruselig. Nein, es ist immer der gute Markus. Hey, Markus. Hey. Was sagt dir Black Mirror, bis auf das es anscheinend auch eine Serie sein soll auf Netflix? Also es gibt eine Netflix-Serie dazu, richtig? Aber was es mir sagt... Nee, nicht dazu, das hat damit nichts zu tun. Nein, aber was es mir sagt, das ist ein Adventure. Ja. Mit dem du mir ewig in den Ohren gelegen bist. Das ist so gut, spiel's doch mal. Ja. Weil es ist ein wunderbares, geniales Adventure. Wer Black Mirror nicht kennt, das ist eine vierteilige Point-and-Click-Adventure-Reihe, die thematisiert Gothic-Horror-Elemente und stammt von dem Tschechischen, und das Spiel stammt ursprünglich vom tschechischen Entwickler Future Games und wurde im März 2003 veröffentlicht. Hast du es überhaupt gespielt? Irgendein Siegel habe ich gespielt. Ich weiß nicht, welcher Siegel? Teil es war. Siegel, der Seele, Seelen. Das ist der erste Teil, der dunkle Spiegel der Serie. Ach, das ist der Spiegel. Der Seele. Ich dachte immer Siegel. Spiegel der Seele. Ich, ja gut, ich, ich und lesen. Ich dachte ernsthaft, bisher das heißt Siegel der Seelen. Nee, Spiegel. Und das ist das erste, sagst du? Das ist der erste Teil, richtig. Der erste Teil spielt mit Samuel Gordon. Da spielst du einen... Aber das war doch in so einem fetten Anwesen. Richtig geil animierten, richtig geil vorgezeichnete Hintergründe. Du bist eine 3D-Figur namens Samuel Gordon, die durch ein sehr, sehr geile Landschaft läuft. Das ist so, die Zeit, in der es spielt, ist weird irgendwie. Es hat so ein bisschen moderne Elemente und nicht moderne Elemente. Es spielt aber in den 80ern anscheinend, so wie das aussieht. Also ich weiß, dass es so ein 80er-Style-Riesenvilla mit linken Flügel, rechter Flügel, eine Uhr oben. Nee, nicht eine Uhr, ja, sondern und ein Totenschädel rundes über. Fenster war es, glaube ich. Oder war es eine Uhr? Und 1 Milliarde Totenschädel über. Ja, der Klassiker halt. Richtig. Und es wirkt sehr britisch, weil es spielt doch in einem Küstenlandstrich in Großbritannien. Neben deinem fiktiven Ort Willow Creek. Und in dem Mittelpunkt ist halt dieses riesengroße Schloss namens Black Mirror. Oder auch für Englisch halt Schwarzer Spiegel. Es ist ja seit Jahrhunderten in der adligen Familie Gordon. Und der Protagonist der Spielhandlung ist der gute Samuel. Den spielst du, der übrigens im Deutschen gesprochen wird von David Nathan. Ein fantastischer deutscher Sprecher. Der hat unter anderem... was hat er denn unter anderem gesprochen? Warte mal. Der hat auf jeden Fall einen Haufen... Ich glaube, er war... Christian Bale hat er sehr oft gesprochen. Und natürlich auch Jack Sparrow. Also halt den guten... Johnny Depp hat er auch sehr oft gesprochen. Das heißt, du läufst im Prinzip mit der deutschen Stimme von Johnny Depp durch die Gegend. Was halt sehr cool ist. Mit der deutschen Stimme von Johnny Depp. Richtig. Und... tust du halt das, was man in Adventures halt üblicherweise macht, man löst Rätsel. Und das ist halt, du bist der jüngste männliche Spross der Familie, welcher in Black Mirror aufwuchs, und hier bist zu dem Feuertod seiner Frau vor 12 Jahren hast du da gelebt, die ist in einem Feuer umgekommen und du hast das gesagt, du verlässt das Familienschloss, ich gehe hier weg, ich will mit nichts mehr zu tun haben und fertig. Erst nach dem angeblichen Freitod von deinem Großvater, William Gordon, der durch einen Sprung aus einem Fenster sich getötet hat, anscheinend kann Samuel wieder, also entscheidet sich Samuel, er kommt zurück wegen der Beerdigung und er glaubt selbst nicht an den Selbstmord von seinem Großvater. Noch dazu, weil es keinen Abschiedsbrief gab und er beginnt teilweise sehr zum Missfallen seiner Familienmitglieder, nach den Hintergründen zu forschen. Und je mehr Samuel die Wahrheit kommt, desto stärker wird er in den Strudel aus Wahnsinn und Mord gezogen und stößt dabei auf einen uralten Fluch, der auf der Familie lastet. Die Handlung wird dabei in 6 Akte unterteilt. Das Spiel ist absolut fantastisch, meines Erachtens. Es ist ein absolut fantastisches Point-and-Click-Adventure. Ich liebe Point-and-Click-Adventure. Hast du Point-and-Click-Adventures überhaupt je gespielt? Überhaupt? Ich bin durch dich, durch Daedalic dazugekommen. Weil ich dir die Daedalic-Teile gegeben habe? Ja, ich hab früher tatsächlich nichts mit Point-and-Click-Adventuren am Hut gehabt. Das war noch zu der Zeit, als ich Shooter gespielt habe. Da hatte ich keine Geduld. Doch, hast du. Du hast mir mal von diesem... Monkey Island und Leisure Suit Larry, aber das hat ja jeder gespielt. Nein, da war irgendeins mit echten Schauspielern, hast du gesagt, und mit dem Elvis. Ach Gott, das war irgendeins, das mein Dad mir gegeben hat, weil, naja, wie es damals halt so war, man konnte sich keine neuen Spiele leisten, man wollte was Neues spielen, also... Hat der Vater einen irgendwas in die Hand genommen? Nimmt man das, was da ist? Spiel. Ja, hatte ich tatsächlich nie als Adventure verbucht für mich. Das war mein Elvis-Spiel. Ein Elvis, der im Dunkeln mit Sonnenbrille Taxi fährt. Nice, nicht schlecht. Aber die klassischen Point-and-Click-Adventures, also Monkey Island und so weiter, hast du gespielt. Ja, Monkey Island, Leisure Suit Larry und das unbekannte Spiel, von dem ich ja nicht mal mehr weiß, welcher Name das ist. Also aber richtig los ging es ja erst, als du mir Deponia gezeigt hast. Da habe ich so mal Bock bekommen, die Rätsel auch zu lösen, von mir aus. Ohne Komplettlösung nebendran und mir nur die Gags reinziehen. Es ist, dass die meisten Adventures, also es gibt die Adventures, die halt sehr witzig sind, wie zum Beispiel Monkey Island oder halt auch die Deponia-Teile. Es gibt aber, oder auch Edna bricht aus und habe ich es nach Augen, es gibt aber auch Adventures, die sehr ernst sind und sehr unglaublich geniale Geschichten erzählen und auch gruselige Geschichten erzählen, wie zum Beispiel in diesem Falle Black Mirror. Black Mirror ist halt ein typisches Point-and-Click-Adventure, das heißt, man sucht mit der Maus den Bildschirm ab, findet halt Sachen, die man einsammeln kann, hat Interaktionsmöglichkeiten und muss halt sozusagen Rätsel lösen. Und man kann sie ohne Lösung spielen, ist klar. Da muss man halt irgendwann rätseln und man steht dann, ist halt auch, wir sind halt auch nicht dafür gedacht, dass du es in einem Rutsch durchspielst, sondern auch zum Beispiel, du störst ein Rätsel, denkst, kommst nicht weit, denkst auch, okay, gut, versuche ich es morgen nochmal, ne? Und dann hast du vielleicht so einen Blitzgedanke und denkst, hey, oh, jetzt weiß ich halt doch, wie es funktioniert. Jetzt kann ich das Spiel starten, kann es noch weiterspielen. Oder man macht so wie ich und hat die Lösung neben sich liegen. Also so habe ich damals immer Adventures gespielt. Mittlerweile bei Adventures so weit zu kommen wie irgend möglich. Ja, ich auch. Ich habe aber auch angefangen. Ja, ich habe auch irgendwann angefangen, einfach die Dings wegzulassen und dann selber die Rätsel zu lösen. Und das macht auch Spaß. Ich liebe Adventures. Ich finde das großartig. Und ich finde sehr, sehr, sehr, sehr witzig, war damals war das Adventure-Sterben. Es war so dieses Adventure-Sterben. Es gab keine mehr. Mittlerweile ist das auch wieder so. Es gab halt fast keine mehr und dann kam irgendwann Runaway. Falls du dich noch daran erinnerst, an das Game. Nee. Glaube nicht, oder? Nee. Okay, gut. Da gab es das Spiel Runaway, das hat die Adventures nochmal so ein bisschen hochgelebt. Dann haben wir sie so raufgemacht, was so gut war. Und das Ganze ging dann halt immer weiter und immer weiter und immer weiter. Und irgendwann gab es dann halt das ist großartige Black Mirror. Was ich mir damals in so einer Edition gekauft habe, in der DVD-Version. Da war ein Hörspiel dabei. Mit verschiedenen Sprechern. Das war ziemlich cool gemacht. Das war echt gut. Ich glaube, den Sprechern aus dem Spiel sogar, die haben da so ein Hörspiel noch dazu eingesprochen. Und dazu, gab es auch noch einen Roman, 2020, richtig, 2020 erschienen, im Verlagshaus Schlosser auf dem Spiel basierenden Roman Black Mirror, der dunkle Spiegel der Seele. Ist ein großartiges Ding, kann ich nur empfehlen, wenn einem die Story von dem Teil gefallen hat. Die Story von Teil 1 ist wunderbar abgedreht, sehr gruselig, sehr, sehr in die tiefsten Inneren der Menschheit geblickt. Und ich finde es halt, der Wahnsinn in dem Spiel ist absolut herrlich. Es wird irgendwann richtig, richtig krank einfach nur. Ich glaube, die schrecken auch nicht von einem toten Kind zurück, soweit ich noch weiß. Boah, ich kann mich tatsächlich inhaltlich an wenig erinnern. Das heißt aber, es muss wieder gespielt werden. Ja, das Schöne ist, genau diese Spiele gibt es alle auf GOG.com. Und soweit ich weiß, sind sogar gerade im Angebot für jeweils 2,50 oder so. Also kann man alle wieder spielen. Kann man alle wieder spielen, richtig. Man kann sie natürlich auch auf Steam kaufen, das ist klar. Aber ja, ich habe sie ja auf Steam. Deswegen brauche ich sie nicht nochmal kaufen, aber wieder der wahre Adventure-Fan. Der wahre Adventure-Fan kauft sie sich auf goodoldgames.com. Naja, du weißt, es waren so Phasen früher. Man hat Adventure gespielt, dann kam Summer Sale. Ja, und dann kauft man tausend Sachen und ob man sie braucht oder nicht. Ob man sie braucht oder nicht, fuck egal. Deswegen ist meine Steam-Liste auch irgendwas mit 500 oder 600 Spielen groß. Furchtbar. Die Rätsel in dem Spiel erstrecken sich häufig über mehrere Bildschirmszenen, was jeweils einen Szenenwechsel notwendig macht. Zum Beschleunigen dieser Übergabe konnte man mit Hilfe eines Doppelklicks aus dem Szenenorgan direkt aufgelöst werden. Also das heißt, ohne dass sich die Figur erst ewig lang hinbewegen muss, weil die Figur lief nämlich so, als hätte sie einen Stock im Hintern. Ja, aber da konnte man gut Kaffee holen oder Tee machen. Vielfach können Objekte erst dann aufgenommen werden, beziehungsweise weiterführende Informationen durch die Spielfigur erst dann erkannt, wenn bestimmte Gespräche oder Handlungen zuvor durchgeführt werden. Bei Adventures heißt es nämlich tatsächlich, jede Person, mit der du reden kannst, rede mit dieser Person. Weil immer hat hier irgendjemand irgendwas zu sagen, vielleicht hast du dann doch noch so einen Hinweis auf ein Rätsel bekommen. Wie viele Adventures dieses Zeitraums setzt auch Black Mirror auf eine Mixtur aus 2D- und 3D-Grafik, während die Hintergrundbilder knapp 120 Lokalitäten zweidimensional gestaltet wurden, ist die Spielfigur aus Polygonmodellen in Echtzeit animiert und sämtliche NPCs sowie einige Gegenstände als dreidimensionale Sprites. Für die Umweltanimationen wie Regen oder Wetterbewegungen kam die Technik namens Environmental FX zum Einsatz. Das Spiel ist absolut fantastisch. Ich kann es wirklich jedem empfehlen. International wurde das Spiel als Black Mirror halt bekannt gegeben. Erst in vielen Ländern Europas, später auch in den Vereinigten Staaten, Mexiko und Kanada vermarktet. Als Inspiration für das Spiel gab der Entwickler das Adventure Runaway an. Für die Handlung Werke von Agatha Christie und Edgar Allan Poe. Was ganz gut ist, ja. Die Hauptfigur Samuel Gordon wurde weitgehend dem Schauspieler Johnny Depp nachempfunden, der mehrfach in Filmen mit okkulten oder Horrorelementen zu tun hatten, wie zum Beispiel Das geheime Fenster, Die neuen Pforten, Sleepy Hollow. Auch sehr geile Filme übrigens. Zudem Black Mirror eine gewisse Ähnlichkeit besitzt. In der deutschen Sprachfassung übernahm dann David Nathan die eine von Depps Standard-Synchronisationsstimmen, die Vertonung der Hauptfigur. Und auch optisch gibt es Parallelen zwischen Samuel und dem Schauspieler. Auch für die restlichen Rollen wurden vom deutschen Publisher DTP zahlreiche bekannte Synchronsprecher verpflichtet. Die deutsche Version wurde zum Vergleich der tschechischen Originalversion mit einigen Teils angepasst. So existiert in der Originalversion eine Möglichkeit, eine spielerische Sackgasse zu geraten, die einen Neustart zwingend erforderlich machen. Wie damals bei den alten Larry-Games, falls du dich noch dran erinnerst. Oh ja. Dass wenn du Scheiße baust, dass du das Spiel neu starten darfst. Oder bei den Sierra Games damals, bei Police Squad zum Beispiel. An einigen Stellen im Spiel zwang das Programm den Spieler zu vorgebenden Wartezeiten, die ihn in ungünstigen Fall zum Nichtstun verdammen. Am Ende des Spiels wurde außerdem einige Sätze in Sprachausgabe hinzugefügt, die vorher nicht da waren. Ich fand das Spiel absolut fantastisch. Ich finde, das ist eins der besten Adventures, die ich jemals gespielt habe. Und ich kann den Teil absolut jedem empfehlen. Adventures sind halt nie Grafikbomber, sondern wirklich, es geht um die Geschichte. Ja. Es ist so. Wenn die Geschichte großartig ist, dann ist die Grafik in solchen Spielen scheißegal. Schau dir Edna bricht aus an, zum Beispiel. Meistens ist es entweder die Story oder der Humor oder beides, ja, das besticht. Ich meine, ansonsten hätten auch so Spiele wie Legacy und Larry niemals eine Chance gehabt. Richtig, und davon gab es zig Teile. Oh ja. 2011 veröffentlichte der deutsche Publisher DTP zwei von seinem hausinternen Entwicklerstudio Cranberry Productions entwickelte Nachfolger. Parallel zur Veröffentlichung von Black Mirror 2 erschienen im deutschen Hörspiel Lübbe Audio zwei Hörspiele zum ersten Teil. Dabei handelt es sich zum einen um eine Hörspielumsetzung von Black Mirror, Dunkle Spiegel der Seele, erschien am 25. September 2009. Zum anderen um eine Vorgeschichte mit dem Titel Black Mirror, das Geheimnis der Gordons, erschien am 14. November 2009, die sich mit den Ereignissen vor dem Tod von Samuels Frau Catherine Gordon beschäftigen. Im April 2014 verkaufte die mittlerweile insolvente DTP Entertainment die Markenrechte an Black Mirror an den schwedischen Publisher Nordic Games, der 2017 einen weiteren Teil der Spielereihe veröffentlichte. Cranberry Productions, die waren ziemlich cool. Die sind unter anderem für die Gilde verantwortlich, falls ihr die Games noch kennt. Oh ja, die Gilde kenne ich. Großartig. Die Gilde waren super, ja. Die haben dann, aber nur Teil 1 und Teil 2, die haben dann angefangen, Adventure Games zu machen bis 2012, bis DTP leider down ging. DTP war aber, die waren cool. Die waren echt super, aber naja, Adventures halt. Das ist halt immer dieses Problem bei Adventures, die mag halt keiner irgendwie. Also verkaufen sich recht mies. Verkaufen sich halt nur an eine sehr kleine Zielgruppe. Das Nische kauft eh keinen. Black Mirror 2, ist auch wieder ein Point-and-Click-Adventure, das heißt, sie sind sich treu geblieben und der spielt 12 Jahre nach, sind seit dem blutigen Geschehen des ersten Teils vergangen, die mit dem Tod des Protagonisten Samuel Gordon endeten. Am Ende vom R-Teil 1 hat sich Samuel nämlich am selben Turm runtergeschmissen wie sein Opa. Im englischen Städtchen Willow Creek versucht sich seither auf ganz eigene Weise zu erholen. Tausende Meilen entfernt im amerikanischen Biddeford, Maine, jobbt derweil der Student Darren Michaels während seiner Semesterferien in einem Fotogeschäft, bis sein ruhiges Leben eine schicksalhafte Wendung erfährt. Kern der Handlung von Black Mirror 2 ist eine Romanze zwischen Protagonist Darren und einer Frau namens Angelina, die er als Kunden kennenlernt. Bei ihrem ersten Zusammentreffen drängt sich Darren der Verdacht auf, dass Angelina verfolgt und bedroht wird. Als Angelina plötzlich aus Biddeford verschwindet, beginnt Darren in Willow Creek Nachforschungen anzustellen. Er erfährt vom Fluch, der auf der Familie Gordons lasten soll, und besucht in Willow Creek viele Orte, die dem Spieler vom ersten Teil der Black Mirror-Reihe noch bekannt sind. Das ist das Coole. Es hat so diesen Gothic 2, Gothic 1 Moment, wo du halt dieselbe Welt in Gothic 2 nochmal besuchen kannst. Falls du dich dran erinnerst. Ja. Das war ziemlich cool. Und durch unzählige Morde und deren mysteriösen Orden stellt Darren unfreiwillig fest, dass es an dem Fluch der Gordons mehr dran ist, als er zuerst glauben wollte. Der zweite Teil ist genauso geil wie der erste Teil, finde ich persönlich. Von vielen Leuten wurde so, es geht so behandelt. Ich finde den zweiten Teil steht auf derselben Stufe wie Teil 1. Er ist absolut großartig. Er ist wunderbar geschrieben. Hast du den zweiten hast du nicht gespielt? Nein, den zweiten habe ich leider nicht gespielt. Kann ich dir auch nur empfehlen. Das sind absolut. Ich habe ihn gekauft. Das ist, echt? Das ist das Schöne. Wenn du irgendwelche Sales hast. Ach, ich brauche ein paar Adventure. Alle rein damit kaufen, spiele ich mal anders. Der Hauptprotagonist hier wird gesprochen von Tim Knauer. Auch ein großartiger deutscher Synchronsprecher, der unter anderem, wen hat er am meisten gesprochen? Das ist eine gute Frage. Wen hat er am meisten gesprochen? Ben Platt zum Beispiel. Wen noch? Charlie Cox hat er gesprochen in Spider-Man No Way Home. Also Charlie Cox zum Beispiel, er spricht den Daredevil, den jetzigen aktuell. Den spricht er unter. Und das hat sehr, sehr gute Stimme, passt sehr gut rein, finde ich persönlich richtig gut. Und passt sich auch so in dieses richtig coole auch wieder Szenario an. Der Teil ist auch sehr düster. Und ich finde das Ding absolut geil. Das Ding ist, es fängt so richtig schön normal an, ne? Dieses, oh ja, scheiß Ferienjob, oh Studentenjob, oh passt schon. Und der gerät halt dann in diese absolut wahnsinnige Scheiße rein. Durch Mord und so weiter. Er findet ermordete Leute wieder. Er ist eine Hauptverdächtige in so einem Ding. Dann ist mit dieser Angelina ist mit der auch noch so was Komisches am Laufen. Es ist ein sehr, sehr geiles Ding. Also ich kann es wirklich nur empfehlen. Black Mirror 2 setzt wie sein Vorgänger auf eine Mixtur aus 2D-Hintergründen und eine Umgebung aus 3D-Charakteren, die sich von diesen Kulissen bewegen. Die Figur Darren Michaels wird durch Point-and-Click wie immer gesteuert, also mit dieser typischen Point-and-Click-Steuerung. Und der Spieler muss verschiedene Logiken Kombinationsrätsel lösen. Das ist auch richtig cool, um die Handlung voranzutreiben. Im Vergleich zum Vorgänger wurden die Möglichkeiten während des Spielverlaufs zu sterben entschärft. Das gab es im ersten Teil, ja. Da gab es so ein paar Sachen, wie zum Beispiel, benutze eine Schachfigur mit einem Messer drin, um dich loszuschneiden, sonst tut so ein Verrückter dich lebendig begraben. das. Ja, es ist so. die ersten Arbeiten der Fortsetzung erfolgten noch beim ursprünglichen Entwicklerteam von Future Games, das von DTP später jedoch durch den Bremer Entwickler King Art ersetzt wurde. King Art, ich glaube, die sind bis heute noch da, die wurden 2000 gegründet. Und das letzte, was die gemacht hatten, die haben unter anderem gemacht The Book of Unwritten Tales. Alle drei Teile. Mhm. Also Teil 1, 4, Chroniken, Teil 2. Und das letzte, was sie gemacht haben, war Iron Harvest. Iron Harvest. Das war das Strategiespiel, was du gespielt hattest. Würde ich mir gern wünschen, dass es weitergeht, ich vermute aber nicht. Keine Ahnung. Das ist. Ja, wir haben mittlerweile so ein Sterben der Strategie-Games irgendwie. Ja, und dann, wenn du so eine Qualität produzierst in der heutigen Zeit, für mich als Strategiefan, top-notch. Ich glaube nur, wenn du irgendwie neue Leute da reinbringen willst, war das nicht so. Warst du schwer? Nee, eher von den grafischen Elementen und ja, später schon der Schwierigkeitsgrad, aber ich fand's jetzt nicht schwer. Frusttoleranz brauchst du halt. Wenn du nämlich mal deine Strategie falsch aufbaust, wirst du halt einfach überwalzt, so wie sich's gehört. Ordentlich richtig vernichtet, weil du dumm warst. Ich habe die PS4-Version davon, ich hab's bis jetzt noch nicht gespielt. Tu es, yeah. Ist so gut. Wie du mit Black Mirror 2 und 3, du besitzt es. Aber spielen tust du es trotzdem nicht. Ja, irgendwann, wenn ich Zeit dafür habe. Über diese Ausreden, furchtbar. Die internationalen Wertungen für Black Mirror 2 fielen sehr durchschnittlich aus, jedoch deutlich besser als beim Vorgänger, zum Beispiel beim Metacritic, wobei ich den Vorgänger auch genial finde. Die Durchschnittswertungen deutscher Magazine lagen deutlich höher, 81 von 100, wie zum Beispiel. Es wurde unter anderem gelobt, dass man Black Mirror 2 ansehe, dass sein Entwicklerbudget um mehrere Millionen US-Dollar unter dem von AAA-Titeln gelegen habe und dass man das dem Spiel ansehe. Das Magazin lobte unter anderem die Liebe zum Detail. Das Spiel ist sehr detailverliebt, es ist wunderschön, es ist echt geil und ich kann es auch, wie gesagt, nur empfehlen. Dann gab es da noch den dritten Teil, der erschien im Februar 2011. Darauf habe ich richtig gewartet, weil der dritte Teil knüpfte direkt an den zweiten Teil an. Und zwar die Handlung von Black Mirror 3 knüpfte 7 Minuten nach den Geschehnissen von Teil 2 an und setzt die Handlung um den Familienfluch der englischen Adelshaus der Gordons fort. Was darin passiert, möchte ich nicht verraten. Weil es ist, also, ihr müsst das selber spielen. Ihr müsst es einfach nur selber spielen. Es ist ein geniales Game. Zwei Teile ist im Prinzip wieder ein Game. Das heißt, wirklich Back-to-Back spielen die Teile. Es ist absolut großartig. Es ist auch wieder dasselbe Spielprinzip, dieselbe Engine, dieselben fantastischen, großartigen Sprecher. Und ich kann euch nur empfehlen, spielt die beiden Teile auf jeden Fall. Spielt Teil 1, spielt Teil 2, spielt Teil 3. Es ist so gut. So verdammt gut. Vor allem der dritte, die Auflösung davon und auch der Twist in Teil 2 ist absolut fantastisch. Kann ich nur empfehlen. 2014 kaufte das schwedische Publisher-Entwickler Nordic Games die Markenrechte an Black Mirror von der Insolvent DTP Entertainment auf. Der vierte Teil der Serie, ein schlicht Black Mirror benanntes Prequel, das die Vorgeschichte der Gordons im Jahr 1926 behandelt, wurde im August 2017 angekündigt und im November dessen Jahres veröffentlicht. Dieses Spiel kam raus, es wurde beworben und es hat niemand gekauft. Was? Es hat niemand gekauft. Niemand. Wieso nicht? Keine Ahnung. Der Entwickler war das deutsche Studio King Art. Im Mittelpunkt des Geschehens steht David Gordon, der nach dem Selbstmord seines Vaters zum Familienbesitz in Schottland reist und dort die Hintergründe des Todes dem Okkultismus zugewandten Vaters zu ermitteln. Neben den klassischen Point-and-Click-Elementen sollen die Erscheinungen auch neue Spielmechaniken im Spiel einbinden. Im Gegensatz zu den vorgerenderten Hintergründen des Vorgängers verfügt das 2017er Reboot über eine echtzeitberechnete 3D-Spieleumgebung. Das Spiel kam raus, jeder hat gesagt, das Spiel sieht nicht nur scheiße aus, das sieht fürchterlich aus und das will ich nicht spielen. Und dann kam es raus, kein Mensch hat es gekauft und es verschwand sehr schnell wieder. So schnell wie es aufgetaucht ist, so schnell verschwand es auch wieder. Aber ich habe es hier stehen. Ich habe es mal gekauft für 5 Euro. Okay. Für die PlayStation 4. Ich habe es bis heute nicht gespielt. Weil bis heute habe ich irgendwie Angst vor dem Game. Das ist meine... Das ist so alles ruiniert. Das ist mir Black Mirror ruiniert, sozusagen. Dann gibt's das Spiel einfach nicht. Witzigerweise in der deutschen... international, ne, ist das Spiel komplett abgestürzt. In Deutschland allerdings... ist es von der deutschen Fachpresse extrem gut bewertet worden. Das gute Abschneiden der deutschen Fachpresse wurde von den Testern mehrfach mit der gelungenen Synchronisation begründet. Die professionelle Leistung der deutschen Sprecher unterstreiche Atmosphäre sehr gut und auch die spannende Handlung. Auch der Entwickler zeigte sich im Vergleich zufrieden mit der Qualität der englischen Sprachausgabe. Dennoch, wie gesagt, es kam raus, es wurde beworben, ich habe überall... ich habe Posts gesehen, ich habe Werbung gesehen in Zeitschriften, aber es wurde nicht gekauft. Es wurde einfach nicht gekauft. Es war halt da. Es war halt da. Das war das Problem. Es war halt da. Und das ist halt schade, finde ich. Würdest du, wenn ich dir jetzt sagen würde, Markus, wenn du wieder ein Adventure haben möchtest, um Himmels Willen, setz dich hin und spiele Black Mirror 1 nochmal und danach Teil 2 und Teil 3. Würdest du es tun? 1, 2 auf jeden Fall. 3 auch? Nach dem, was du jetzt berichtet hast, hätte ich Angst davor, aber ich würde es spielen. Nein. Würde ich es durchziehen. Nee, nicht das, von dem ich hier rede, sondern der richtige Teil 3. Achso, der richtige, ja, natürlich. Also hier ist nur ein Remake. Achso. Nee, ich würde alle 3 durchziehen. Alle 3 durchziehen, okay. Markus, zieh bitte alle 3 durch. Auch wenn es eine Chore ist, sich an seinen scheiß PC zu setzen heutzutage. Aber es ist ein PC. Ja, das ist das Problem, ich weiß. Aber dennoch. Wir machen einen Deal. Du bringst einen Port auf die Konsole. Oh Gott, ich wünschte. Und dann zieh ich sie definitiv durch. Ich wünschte, es gäbe einen Port auf die Konsole. Ich hab bei meiner Antwort vergessen, dass ich ja dann am PC spielen müsste. Aha. PC ist nur noch für mich sowas zum Arbeiten und Podcast machen. Ja, bei mir auch irgendwie. Aber ich wäre so dafür, dass du die Teilnahme mal rausbringst. Gut, dann kommen wir doch gleich einfach mal hier zur beliebtesten Frage des Podcasts. Wenn man zu dir sagen würde, hey Markus, möchtest du ein neues Black Mirror machen? Oder möchtest du etwas anderes mit der Marke anstellen? Was würdest du tun? Ich würde den Leuten sagen, Schnauze, kein neues, wir bringen erstmal einen Konsolenport. Weil dort, wenn sich's dann verkauft wie Heu, dann bringen wir nochmal einen hinterher. Aber dann würde ich mir einen richtig geilen Horrorautor suchen. Der ist ein richtig guten Horror. Ja, der eine richtig gute Horror-Ding und dann würde ich dich beim Casting für die Synchronsprecher dabei sitzen lassen. Weil wenn sie dich zufriedenstellen... Das sollte alles okay sein. Ich dürfte das nicht entscheiden. Ich bin sehr schnell zufriedenzustellen. Hört sich einigermaßen gut an. Passt es ins Ambiente? Ja, okay. Okay, passt. Ich sitze daneben. Nein, nochmal von vorne. Mehr Inbrunst. Mehr Inbrunst, sage ich. Mein Gott, geh weg, ich sprich selber. Könnte passieren. Wenn man zu mir sagen würde... Wenn man zu mir sagen würde, Stefan, würdest du vielleicht nochmal was mit Black Mirror machen, würde ich sagen, ja. 100% ja. Als allererstes, mach dir einen Port für die Konsolen, von mir aus auch fürs fucking Handy oder von mir aus auch fürs iPad, mir wurscht. Mach einen Port für die gängigen Sachen, die jetzt gerade beliebter sind und um so, dass wir, dass es nochmal einen größeren Andrang findet, ignoriert den 4. und danach... Wenn ihr das gemacht habt, machen wir einen richtigen 4. Teil und nennen ihn einfach nur Und nennen ihn Black Mirror. Wie hast du gesagt anstatt Spiegel? Siegel. Säule? Siegel. Das Siegel! Nennen wir einfach Black Mirror das schwarze Siegel. Fertig. Wir nennen es so. Und bei der deutschen Synchronsprecher möchte ich gerne bitte dabei sein, aber nur als Nebencharakter, der am Ende stirbt. Jawohl. So, da wäre ich auf jeden Fall. Und ich will es einfach nur testen. Das klingt auf jeden Fall vernünftig. Ja, das hätte ich auf jeden Fall mit der Reihe machen. Also Fazit, Freunde, wenn ihr Bock auf Adventures habt und die Möglichkeit habt, die Dinger laufen auf jeden Laptop, ohne Scheiß. Also wirklich. Und sie sind im Angebot für 1 Euro oder 2,50 Euro oder sowas. Kauft sie euch, ihr habt mehrere Stunden Spaß, wenn ihr auf sehr gute geschriebene Geschichten steht. Holt sie euch auf jeden Fall. Die Dinger sind absolut fantastisch. Zumindest Teil 1, Teil 2, Teil 3. Wie der letzte ist, kann ich nicht sagen, da müsste ich selber spielen. Oder was sagst du? Ja, definitiv kann ich absolut zustimmen. Kannst du absolut zustimmen. Also vor allem, wenn du sagst, der zweite ist noch genialer als der erste, kann ich dir zustimmen. Oh ja. Vor allem, Twist. Ich will nichts verraten. Spielt die Games. Ohne Witz, sie sind so gut, so fantastisch geschrieben, so fantastisch in der deutschen Sprache umgesetzt. Absolut herrlich. Lohnt sich. Zu 100% lohnt sich. Von mir aus legt auch die Lösung neben euch und spielt sie so durch. So macht es auch Spaß. Macht auch kein Problem. Ich find's geil. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich danke dir, Markus, dass du da warst. Immer wieder gerne. Und ich verabschiede mich mit den Worten, die ich immer sage. Macht, was immer ihr wollt. Aber kauft die Spiele einfach bei GOG. Da gibt's doch kein Problem, wenn ihr sie installiert. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.